Dropkick Drummer 175. Die Produktion hier läuft wie am Laufband immer weiter, immer fort, aber immer noch mit ganz viel Liebe und Herzen dabei. Hallo Matthias. Hallo Mirko. Oh, Und endlich wie wird mein läuft's? Name auch mal genannt. Hab ich Jahre drauf gewartet. Die Leute wissen gar nicht, wie ich heiße. Ja, es ist super. Ja, Raw ist vorbei. Wir sind alle beide, denke ich, noch ein bisschen mitgenommen. Nicht, weil es so anstrengend war, sondern weil es so toll war. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte dich aber eigentlich vorher noch was kurz fragen. Schieß los. Nichts Persönliches. Du hast WrestleMania, denke ich, jetzt auch mal vernünftig ganz gesehen. Dann setz doch mal deine beiden Sternewertungen zu den beiden Main Events nach. Und erzähl uns, wie fandest du die Musikauftritte, wie fandest du die beiden Matches, damit wir das hier nochmal vollständig haben. Also die Musik auf City Wand schlecht. Sehr schlecht. Hat überhaupt nichts zusammengepasst. Und irgendjemand ist auf die geniale Idee gekommen, MGK Machine Gun Kelly heute nochmal ins Raw-Publikum zu setzen. Und er wurde natürlich gnadenlos ausgebucht. Das war hervorragend. Und CM Punk gegen Chris Jericho würde ich 3,5 Sterne geben. Oh, so schlecht. Okay, dann 4. 4. Das nennt man Zensur. Oder Beeinflussung. Gruppenzwang. Und im Main Event? Cena Rock? 3,5. Okay. Ganz viele haben ja gesagt, der wäre so ganz mies gewesen im Main Event. Kann ich nachvollziehen. War doch ein ganz normales Match. Was heißt ein ganz normales Match? Ich meine, ich fand, das war wie Rock und Austin auch vor einigen Jahren. Wenn man das auch als ganz normales Match bezeichnen will, okay, also ich fand's ja gut. Ja, also schlecht war es auf keinen Fall. Nein. Man liest auch wieder, die WM war, die WrestleMania war so kacke und alles. Ja, wie jedes Jahr. Naja, was soll's. Zu hohe Erwartungen haben die alle. Ja, das ist wahrhaftig so. Ich hatte es auch, aber ich muss ja sagen, ich bin trotzdem zufrieden. Wie geht das nur? So, es gibt auch wieder Shoulder-Stories dieses Jahr. Kannst du dich noch erinnern, vor 4 Jahren, als wir schon mal in, wo war das da? Orlando waren, ne? Mit WrestleMania. Da ist ja der eine Feuerwerkskörper ins Publikum gefallen. Weiß ich jetzt nicht. Oder vor einigen Jahren, als irgendein Junge mit einer Spawn-Bomb vom Balkon gesprungen ist. Keine Ahnung. Stand, glaube ich, sogar auf BT. Dieses Jahr gibt es wieder sowas Tolles, und zwar Man Chokes to Death While Wrestling with His Cousin. Da ist ein 28-Jähriger auf seiner WrestleMania 28 Party von seinem 14-jährigen Sohn zu Tode gewürgt worden, während WrestleMania. Wow. Okay, Nummer 2. Klasse, oder? Okay, das wollte ich noch eben erwähnen, weil ich das so super fand. Mitten im Leben. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Schrecklich. Und dann bekommt Wrestling die Schuld, weil irgendwelche Leute so blöd sind, ne? Ich frage mich, es ist ja interessant, es passiert nur bei Wrestling, ne? Ich habe das im Zusammenhang mit UFC oder MMA insgesamt noch nie gehört. Was meinst du jetzt genau? Ja, diese bekloppten Sachen, dass sie irgendwelche Bekloppte ihre Geschwister zu Tode würgen oder so ein Mist. Immer Ja, nur da im Zusammenhang gibt's. mit Wrestling. Ja. So. Wrestling ist sehr beliebt in Deutschland. Absolut. Ja. Ja, die UFC noch nicht so. War mal, glaube ich. Ja, Hat ja war ja ein bei. paar Mal hier. Ist ja nicht so. Das Problem ist immer so ein bisschen, inwieweit das noch genehmigt ist zu kommen. Und dann ist das immer so ein Drumherum für UFC und. Ja. Und im TV war es ja auch mal auf DSF. Ja, genau, dann wurde es auch da verboten. Leider. DSF lief ja sogar der UFC 99 Pay-Per-View, der hier in Deutschland lief, live, kostenlos. Das war schon nicht schlecht. Habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ich habe es halt gewusst, dass der UFC läuft. War noch vor Matthias UFC-Zeit. So, Monday Night Raw, 2. April 2012. Weiter dann aus Miami, Florida, aus der American Airlines Arena. Oh ja, ich muss übrigens auch noch was sagen zu WrestleMania. Was mir aufgefallen war wegen Jim Ross. Und zwar, Jim Ross war nur als Kommentator da, weil Undertaker das so gefordert hatte. Und der ist auch direkt nach dem Hell in a Cell Match wieder gegangen. Ich habe es allerdings nochmal, die ersten 2 Stunden Mania habe ich schon nochmal gesehen auf Englisch. Und der Kommentar war auch sehr gut. Ja. Also ich habe auch den letzten Teil in Englisch geguckt. Ist sehr vernünftig. Und mein Freund war gestern da und der hat sich dann auch WrestleMania nochmal angeguckt. Und? Also habe ich hier nochmal mitgucken müssen. Komplett. Ja. War aber gut. Also muss aber ich wirklich sagen, die ersten zwei Stunden habe ich sehr, sehr gut unterhalten. Ich war kurz davor, noch weiterzumachen, dann habe ich ausgemacht von wegen Raw heute Nacht, dann habe ich Raw verpennt heute Nacht, dann habe ich gerade noch geguckt. Also, wir haben immer vorgespult, aber er ist ja ein Cena-Fan und das war schon lustig zu sehen, wenn er sieht, wie Cena verliert im Main Event. Da habe ich auch nochmal mitgeguckt. Hast du das Kind gesehen auf... Ja, klar. Ja, Peachy bringt uns nicht weiter. Niemanden. Nicht mal die Kinder. Die sind dann ja am Ende auch nur am Heulen. Ist aber wirklich so. Entweder die sind normal, so zufrieden, oder die heulen. Und das bringt ja nichts. Dann soll sie halt das macht normal. Alle verrückt. Ja, eben. So, wie begann das denn? Wir haben Raw Backstage, haben wir das ganze Roster da sitzen sehen. Ich erinnere mich an Mark Henry und Brodus Clay. Dann saßen die Bella Twins, also eigentlich saß das ganze Roster da natürlich. Und Miss war auch noch da. Und die ganzen NXT-Leute und so. Ach so, naja, die NXT-Leute. Also wenn es darum geht, ey Leute, wir müssen mal das Raw-Roster zusammensetzen Backstage, dann kommen die NXT-Leute. Ja, die kommen da auch noch rein. Ja, die sind so, die schweben so dazwischen. Mark Henry kommt doch von SmackDown. Ja, vielleicht war es auch Raw und SmackDown und wir wir haben einfach gar nicht gemerkt, wie klein das Roster denn wirklich ist. Kann auch sein. Naja, vorne stand auf jeden Fall John Laurinaitis mit David Otunga, um die Schreckensherrschaft zu beginnen, die Power People oder People Power Ära. People Power, hört sich komisch an. Wurde aber so gesagt. Jetzt der People's GM, oder wie? Ja, das passt eher zu Rock, ne? Ich weiß es nicht so ganz. People Power, das ist, als ob da so ein Wort zwischen fehlt. Also, John Ronalds meinte, glaube ich, er möchte das machen, was die Leute wollen. Irgendwie so in die Richtung meinte er das und hat es so begründet. Absolut. Auf jeden Fall kam dann noch, das erinnerte so an schöne, ja, man kennt das. Auf jeden Fall kam dann CM Punk von hinten da in die Menge reingelaufen und hat erstmal ein bisschen Krach gemacht. Und meinte, fast so wie bei der Gamescom. Oder ja, wie das? Comic-Con. Genau, Comic-Con. Na. Und meinte, John Laurinaitis wäre ja immer noch eine Toolbox für uns alle. Was heißt denn Toolbox übersetzt? Ich denke, das ist irgendwie so zum Zweck. So jemand, der... Warte, wir werden das mal, bevor ich hier Mist rede. Da, Werkzeugkiste. Noch. Wir werden das mal, warte. Da gibt es bestimmt noch. Langweiler, Vollidiot. Werkzeugkiste. Ja, ich glaube, Werkzeugkiste lassen wir stehen. Finde ich gut. Ja. So, und dann geht's weiter. Also auf jeden Fall, CM Punk bekommt dann auch noch eine kleine Aufgabe dafür, dass er so laut war und er darf dann später gegen Mark Henry antreten und seinen Titel verteidigen. Das gleiche mit Santino, der darf in einem Triple Threat Match seinen US-Titel verteidigen später. Also, sehr faires Booking. Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Man kann ja eigentlich, ich meine, Laurinaitis ist ja jetzt so, dass er Match nach Match, also so Titelmatches immer ganz viele, ganz schnell festlegt und das kann man ja eigentlich nicht allzu lange machen. Ne? Weil ich meine, dann hat man keine Storyline mehr von wegen People Power oder wie auch immer die Ära jetzt heißt, dann hat man wirklich eine Storyline von wegen das Business ist am Ende und das funktioniert ja so nicht. Also in den 5 Matches gab es 2 Titelmatches. Ja, das ist einiges für eine Raw. Ja, und die nächsten 2 Wochen kriegen wir dann keins mehr. Aber so eine Raw wie übrigens, heute. So eine Raw wie heute kann man ja auch nicht jedes Mal bringen. Ja. Es gibt noch ein Dark Match. Raus damit. Und, Ten Tagman? Nein, Dean Ambrose besiegt JTG. Das ist NXT, oder? Dean Ambrose? Der ist von Florida Championship Wrestling. Okay. Kennst du John Moxley? Also so hieß der früher in den Indies. Mir sagt der Nachname was. Musst du mal in YouTube eingeben, Dean Ambrose FCW. Ja. Kann ich jetzt ja nicht, weiß der ja. Ja. Und JTG lebt auch noch. Wahrhaftig, hier Flowrider sah bei WrestleMania so ein bisschen nach JTG aus, muss ich sagen. Das war aufgepumpt. Sind doch die gleichen. Wahrscheinlich schon. Ich habe ja gesagt, das kann jeder machen. Man hat sich da wahrscheinlich ein bisschen Geld gespart. So, dann ging es weiter. The Rock war im Ring und ja, der Abend lief darauf hinaus, dass The Rock und Cena sich jetzt gegenseitig doch so ein bisschen Respekt zusprachen und The Rock meinte von wegen, alle glauben jetzt, es wäre ja vorbei, aber er garantiert dient allen doch, dass da noch was kommt. Also, dass es erst der Anfang war. Mhm. Also, er hat doch dann gesagt, er möchte eines Tages wieder WWE Champion werden. Genau. Darauf läuft es hinaus. Und wann ist eines Tages? Das ist die andere Frage. Ich tippe auf nächstes Jahr. ich glaube, SummerSlam hat man jetzt schon für den anderen netten Herrn, der zurückkam, belegt. Und ja, da ist dann wohl, wobei, man muss auch sagen, ich weiß nicht, ich denke, Brock Lesnar wird auch bei WrestleMania dann ein Match haben. Darauf läuft das dann ja letztlich hinaus. Mhm, der hat auch bis WrestleMania den Vertrag unterschrieben. Ja, eben. Und auch für mehrere Matches. Also ich denke, bei SummerSlam erst was ist schwierig. Vielleicht bringt man dann ja Brock Lesnar gegen The Rock. Kann gut sein. Und Cena stempelt man beim SummerSlam ab. Gegen? Ja, gegen Brock Lesnar. Gegen JTG. Ja, natürlich, genau. Okay. Und dann kommt noch Flo Rida zurück. Ja. Und dann, hat dann wieder Flo Rida und JTG gegen Slater und Machine Gun Kelly. Nee, wir brauchen noch irgend so einen ganz dünnen, der mit einem Machine Gun Kelly Seite stehen kann. Damit das auch passt. Kelly. Ja. Hervorragend. Und dann noch das Zitat von The Rock oder ich zitiere mal The Rock vom ersten Promo-Segment, das Garen Damn T. War das ein Fingerzeig auf Stone Cold? Garen? Keine Ahnung. Weil dieses Damn, das Garen Damn T, das ist sehr gerne genutzt von Stone Cold. Man weiß es nicht. Rock, Stone Cold, noch einmal. Wer weiß, wäre cool. Ja, wäre cool. Momentan ist ja, auch aber, cool. Aber Stone Cold hat ja mal gesagt, er hat nur noch ein Match in den Knochen und ja, ich glaube nicht, dass das schon bei WrestleMania ist. Ich glaube, er wird nicht mehr lange warten, weil er ist ja eh schon ziemlich am Ende. Er darf sich nicht falsch bewegen wegen seinem Nacken und so weiter. Und ich denke, das möchte man nicht noch so weit herauszögern, bis es vielleicht noch schlimmer wird. Ja, aber wenn er... Naja, dann weißt du, ob der sich auch wie The Rock schon vorbereitet für irgendein Match? Ich habe keine Ahnung. Nee. Hört man nichts von. Ich weiß aber auch nicht, wie das ist von der WWE her, wenn man jetzt Rock gegen Stone Cold bringt bei WrestleMania, ob man dann auch noch Lesnar auf die Karte, weil das sind ja wirklich ziemlich, ziemlich viel, ne? Ich weiß nicht, ob man das alles bei einer WrestleMania abarbeiten möchte. Wahrscheinlich eher nicht. Würde ich jetzt auch nicht drauf tippen. Naja, also, vielleicht ist es eben auch nur rausgerutscht, wer weiß. So, dann kommt das United States Championship Match von Santino, der gegen die beiden, ich wollte schon Handlanger sagen, aber die beiden Begleiter von Vicky Guerrero kämpfen darf, Dolph Ziggler und Jack Swagger. Und Dolph Ziggler wird bejubelt. Das Publikum steht auf der Seite von Dolph Ziggler. Da muss man eh sagen, dass das Publikum eigentlich die Meinungen von den sozusagen Internetfans vertritt, auch bei den ganzen Chants, die sie abgelassen haben und auch, weil Dolph Ziggler auch ein aufstehender Superstar ist. Ja, es wurden ganz oft die richtigen Wrestler, die Heels und so weiter bejubelt und es war das beste Publikum seit ganz, ganz vielen Jahren, würde ich wirklich sagen. War das jetzt das gleiche wie gestern, oder? Halt fast. Ja, es waren einige davon da. Ne? Ich denke mal, die Leute, die gestern die Stimmung gemacht haben, waren heute auch wieder da. Ja. Und das war schon toll. Die haben bei jedem Match, wirklich auch bei den eher unwichtigeren, haben die wirklich richtig laut Sachen geschändet. Immer. Es gab keine Pause, keine Ruhephase. Hervorragend. Gab es eigentlich ein tiefen Match? Nee, ne? Nee. Gut. Nein. Cool. Oh. Das ist bei WrestleMania leicht. Für die nächsten 3 Wochen. Ich habe mir ja WrestleMania nochmal angeguckt, wie gesagt. Und ich habe bei dem... Also ich habe einmal darauf geachtet, wie Eve gelaufen ist und du hattest wirklich recht, die ist irgendwie ziemlich, die musste ziemlich aufpassen. Und dann habe ich mir das Damen-Match ja nochmal ganz in Ruhe angeguckt und das war wirklich, ich habe von Anfang an, habe ich Kopf geschüttelt. Es gab da Welch diesen ein einen Genuss. Tritt von Beth Phoenix gegen Maria Menounos und ab da ist die irgendwie nur noch so zusammengehinkt da rumgelaufen und keiner hat sich interessiert, dass die da kurz vorm Verrecken war, den Ref nicht, keine der drei weiteren Diven, die da gekämpft haben, ich echt nur mit dem Kopf geschüttelt. So passt man auf die Promis auf. Ja, aber wirklich, ganz schlimm. So, Santino Marella kann Dolph Ziggler und Jack Swagger nach 6 Minuten 51 besiegen. Dolph Ziggler und Jack Swagger sind ein bisschen aneinander geraten, haben sich auch einige Moves gegenseitig ausgeteilt und letztlich lief es darauf hinaus, dass eben wie Santino, glaube ich, Swagger abwehren konnte, als er seinen Sprung da zeigen wollte. Ja, aber da frage ich mich eher, weil der Sprung, wenn er den wieder macht, dann hat doch eh der Gegner meistens die Füße oben. Das ist doch eh blöd. Ja, deshalb hat er die Füße oben gehabt. Das sieht ja immer wie ein Turtel aus, deswegen. Ja, das sieht er eben sowieso, also... Es gab früher wurde dieser Move ja auch wirklich so ernsthaft durchgesetzt, dass Swagger dadurch einiges gewonnen hat, ne? Also ich meine, das Problem ist nicht, dass der Move so elendig schlecht wäre, man macht es halt einfach immer, ne? Und Swagger stört das anscheinend nicht. Die denkt sich dann auch vor jedem Match, ach, probier's heute wieder. Naja, das ist das WWE-Schreiberteam. Also ich habe mir aufgeschrieben, doofe Darstellung von American Perfection. So heißen die beiden. Warum weißt du das alles? Wo steht sowas? Wikipedia. Du guckst auf Wikipedia danach? Nein. Aber da habe ich es gefunden. Mal. Okay, jetzt will ich auch mal was gucken, damit ich nachher auch noch ein bisschen hier ein bisschen Eindruck machen kann. Mirko macht Impact. Ich habe so das Gefühl, das wird nichts. Naja, lassen wir das lieber. So, war ein nettes Match. Santino hat angefangen ein bisschen zu feiern, wird dann allerdings von Ziggler und Swagger anfangsweise, so, er sollte fertig gemacht werden, kann dann allerdings den alten Trick benutzen von wegen, hey, guck mal da, kann schnell aus dem Ring stürmen, zum Entrance-Rennen in seinem eigenen Stile. Und, dann erscheint der Funkasaurus Brodus Clay als Abwehr von Santino Marella und Dolph Ziggler kommt dann so angesprungen an der Rampe und wird ist nicht mal ein Schulterbuckel, ist eigentlich mehr so ein Headbutt von Brodus Clay da niedergerammt und das sah sehr, sehr gigantisch cool aus. Aber Dolph Ziggler hat es auch drauf, die ganzen Moves zu verkaufen. Ja, das muss aber auch wirklich ziemlich wehgetan haben, weil er ist da wirklich mit ordentlich Wucht auf den Entrance-Set geballert worden. Also sehen wir dann eine schöne Fete zwischen den Vieren. Ja, ist ganz interessant. Also Brodus Clay, an der Stelle dachte ich, okay, endlich mal Brodus Clay in einer ernsthaften Rolle. Das war ganz gut. Dann kam allerdings noch Naomi Knight und Cameron Lynn in die Halle und zusammen mit Santino haben die vier dann noch getanzt. Aber ja, man muss Brodus Clay natürlich jetzt endlich auch mal irgendwas Sinnvolles geben. Ne? Man kann ihn ja nicht nur tanzen lassen. Das war ja auch die Kritik seitens Vince und ich denke, das kommt dann. Ja, aber wenn Brodus Clay schon mit einem solchen Impact zurückkommt, glaube ich schon, dass sie die Fehde dann gewinnen würden, weil wenn der United States Champion auch verliert, dann bekommt der ihn gepinnt hat, eigentlich das Titelmatch, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass innerhalb dieser Fehde Dolph Ziggler den Titel bekommt. Aber schon wieder? Ich weiß es nicht. Aber Dolph Ziggler, ist schwer zu sagen. Irgendwie, der kann nicht ohne Titel. Das ist so ein kleines Problem, was man mit dem macht. Also für den World Title ist er jetzt irgendwie raus und da sind momentan noch ganz Leute ganz anderer Größe. Und um ihn aufzubauen, denke ich, muss man ihm eigentlich den Titel fast geben. Ja, aber ich will jetzt Ziggler schon ein bisschen höher wie den United States Titel stellen. Das Problem ist, man hat keinen anderen Titel mehr. Tag Team Titel? Vielleicht die beiden? Na, dazu muss man die Tag Team erstmal wieder aufbauen, ne? Da gibt es so wenig momentan. Die Frage ist, ob das eher höher stehend ist. Aber wenn man Swagger und Dolph Ziggler als vernünftiges Team verkauft, wäre das natürlich sehr gut. Und dann hat man auch direkt beide aufgebaut, wenn man Swagger nicht noch mehr verheizt. Ja, so, ich hätte eigentlich im Match eh gehofft, dass zum Beispiel Dolph Ziggler sagt, ja, Pinduin und wir du Champion. Das wäre auch cool gewesen. Passt aber irgendwie nicht so ganz zu den beiden, noch nicht. Ich hätte mir an der Stelle hätte ich mir dann ausnahmsweise mal Fear oder Long gewünscht, der dann rauskommt und ein Tag Team Match festsetzt. Aber Tag Team Teddy ist weg. Dafür haben wir jetzt Mr. Excitement. Ach, ja doch. Ja gut, den Namen, den kann man jetzt vielleicht sogar als richtig verkaufen, ne? War ja eine exciting Show. Ja, auf jeden Fall. Und die erste Sektion von WrestleMania mit den, also die Daniel Bryan Chants, Fans mit den Yes Chants und den Yes Postern, die haben heute eben so die ganze Halle ausgemacht. Also es gab die ganze Show durch extremst laute Yes, Yes, Yes, CCC, Daniel Bryan und alles andere an Chants. Mhm. Aber wieso CCC? Bei Alberto Del Rio doch. Ach, okay. Du halb geschlafen ja, und heute, oder? Ich glaube, du warst etwas müde, oder? Nein. Doch. Nein. Nein. Singles Match. Es kommt ein Debüt, auf das wir uns alle sehr gefreut haben. Ja, der Lord. An der Stelle könnte ich vielleicht mal mit ein bisschen Wissen punkten, wenn ich das ganz schnell bei Wikipedia finde hier. Gut, der hat noch gar keinen Eintrag hier. Also der gute Lord Tinsaist hat Lord einen Auftritt gemacht. Ja, er war auf jeden Fall mit seinem Sakamoto dabei und ich wollte gerade nochmal nachgucken, wie sich dieser Mensch denn eigentlich nennt. Das wurde ja auch erwähnt, der hat ja eine Bedeutung da in der japanischen Geschichte und so weiter. Also ich weiß nur, dass Sakamoto von FCW auch kommt, also ist ein richtiger Wrestler. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann kann man mit dem auch noch mal was anfangen. So. Ja, finde ich natürlich nirgendwo. Ja, Lord Tensai. Er hat, glaube ich, als wir ihn zuletzt als A-Train, als Albert noch in der WWE gesehen haben, was ja jetzt auch schon einige Jahre her ist, war er, glaube ich, noch nicht ganz so dick. Also er hat, glaube ich, etwas zugenommen. Kann gut sein. Er ist auf jeden Fall immer noch, also das kann man nicht abstreiten, eine sehr, sehr gigantische Person, die ordentlich Eindruck macht mit dem Körper. Mhm. Und hat auch, hat auch ein imposantes Auftreten. Mhm, eben, er ist ja erst in diesem japanischen Mantel rausgekommen und dann hat er diese Maske und alles abgelegt und dann dieser Kopf mit der Glatze und dann diese Schriftzeichen darüber, das macht entsprechend doch sehr Eindruck, ne? Meinst du, ob die Schriftzeichen ein echtes Tattoo waren oder nur so aufgeklebt? Oder halt aufgeschrieben? Die werden wohl aufgeschrieben sein. Ich glaube nicht, dass der arme Mensch da ganze Zeit mit rumläuft. Und dann wird er nach 3 Monaten entlassen. Und dann kommt er zu TNA. Nein, auf keinen Fall, das glaube ich nicht. Nee. Also. Ich glaube, mit ihm hat man auch Großes vor. Hoffe ich zumindest. Naja, Alex Riley wurde natürlich relativ schnell besiegt. Leider. Er hat ein paar Sachen gezeigt. Zwischendurch kamen dann wieder die Alex Riley, ach, die Daniel Bryan. Daniel Bryan Chants. Ja, genau. Ja. Und dann kam das, ja, was hat er denn so gezeigt? Er hat. Lord Tensai arbeitet auf jeden Fall mit dem gleichen Finisher, den er auch schon als A-Train zuletzt hatte. Das ist diese Sit-Down Power Baldo. Bomb. Steht hier, Sit-Down Baldo Bomb. Also ja, sowas genau. Wie das Sky High. Baldo Bomb oder Derailer. Jetzt bei der WWE, vielleicht ist das der aktuelle Name, ich weiß es nicht. Titus O'Neil benutzt auch fast so einen ähnlichen. Also da wirft er ihn in die Höhe und ja, fängt macht so einen Sit-Down-Bomb. Ja, bei A-Train so. Oder jetzt bei Lord Tensai ist es noch ein bisschen mehr auf diese Power ausgearbeitet. Vor allem kann er das ja auch mit großen Leuten machen. Und jedenfalls hat er viel mit seinen Ellbogen gearbeitet. Aber sonst, ist ruhig und behäbig gewesen. Ruhig und behäbig, immer mal wieder eine harte Attacke, war gut. Und kurz nach dem Match spuckt Lord Tensai da noch etwas aus seinem Mund, in seiner Hand, ob es normales Wasser war, und schnappt sich dann Alex Riley mit der Hand im Claw und schmettert ihn damit zu Boden und zur Bewusstlosigkeit. Ja. Das wirkte auch sehr beeindruckend und schon mal einiges besser als Kane, das vor einiger Zeit gemacht hat. Auf jeden Fall. Und er hat ja das Match nicht durch Pinfall, sondern durch Knockout gewonnen. Genau. Alex Riley war einfach zu tot, um noch weiterzumachen. Ja. So, dann kam der erste Stunde Main Event, WWE Championship Match. CM Punk gegen Mark Henry. CM Punk. Genau. Oh, das war ein interessantes Match, du. 12 Minuten 56. Ja, die Story, CM Punk hat irgendwie alles versucht, aber Mark Henry hat irgendwie auch wieder alles gekontert. Also es war wirklich ein Match, das baute wirklich darauf aus, dass Mark Henry wirklich alles gekontert hat. Und vor ein paar Monaten war er noch World Champion, dann wieder schlecht dargestellt und jetzt ist er wieder das Monster. Ja. Es gibt sehr viele Monster momentan. Lord Tensai, Mark Henry, Brock Lesnar. Undertaker. Ja, ich denke, den sehen wir jetzt erstmal nicht mehr, du. Erzähl uns was zu dem Match, dann kann ich mal kurz Pause machen. Daniel Bryan Chance. Ja, und wieder mal. Wie ist es zu Ende gegangen? Also Punk war immer unter der Kontrolle von Mark Henry. Und wieder We Want Daniel Chance. Und ist zu Ende gegangen. Ach ja, da hat CM Punk den Shining Wizard in die Ecke gezeigt und wollte den Bulldog ansetzen. Mark Henry hat ihn dann aus dem Ring geworfen und Punk ist halt bis 10 nicht mehr in den Ring gekommen und behält seinen Titel durch Auszählen. Genau, Mark Henry war natürlich dementsprechend wütend, ist rausgegangen, hat sich CM Punk nochmal geschnappt und den World Strongest Slam nachgesetzt. Mark Henry ist gegangen, dafür ist jemand anderes gekommen aus dem Publikum im Mikro, und zwar Chris Jericho, der erstmal meinte, okay Punk, wir haben gestern ein ordentliches Match gezeigt, ich hab zwar verloren, aber wir sollten da doch erstmal drauf anstoßen auf dieses tolle Match, und er hat dann zwei Gefäße mit Alkoholika geholt. Kannst du uns aufklären, was das genau war? Nein. Schade. Da bräuchten wir jetzt mal einen Experten. Vielleicht Whisky oder sowas. Ja, dachte ich auch zuerst. Wieso steht das da rum? Ja, damit Justin Roberts ein bisschen Spaß haben kann. Oh. Oder Tony Schimmel, der dann Age so... Der trinkt immer, bevor er Age ankündigt. So Rated R, Superstar. Das ist klasse, ne? Die machen einen Sub. Ich glaube, er kann es gar nicht anders. Er muss es ja jetzt mal machen. Eine Saufgelage ist das. Ja, das muss man mal live miterleben, wie er das macht. Das ist auch herrlich. So, naja, auf jeden Fall, Chris Jericho kam dann mit den zwei Flaschen. Die erste hat er dann über CM Punk ausgekippt. Und hat dann nochmal so einen Standing Dropkick gegen Punk gezeigt, der da lag in dieser Pfütze aus Alkoholika. Und dann hat er die zweite Flasche geholt und hat die Punk über dem Kopf geschlagen und die Flasche ist natürlich auseinandergeflogen. Das hat schon sehr hart ausgesehen. Das sah sehr hart aus. Das sah definitiv nicht mehr allzu sehr nach PG aus. Ja, und danach kam ja noch der Ringarzt und hat mit CM Punk gesprochen, dann kam die Werbung. Genau. Schön, so, dass du das auch nochmal erwähnst. Ja. Und was kam in der Werbepause? Welche fünf Clips liefen über Raw diesmal als Werbung? Das ist die Frage. Auf jeden Fall von... Also drei davon sind auf jeden Fall mindestens Werbung zu irgendwelchen Fastfood-Restaurants, das ist schon mal klar. Und so Kmart, nein. Kmart? Nein, KFC, ja. Irgendwie sowas. Gibt's mit K. Es gibt da immer sehr schöne Ketten, muss man sagen. Man bekommt in der Werbung von Raw immer Hunger. Das ist auf jeden Fall schon mal gesagt. Ja, so gehört sich das. Ja, ich weiß nicht, ob sich das so gehört um 3 Uhr nachts, aber okay. Naja. Es ist gesund, um 3 Uhr nachts viel zu essen. Ja, das auf nicht jeden wirklich. Fall nicht. Nee, ja. Nee, ich habe das schon nach WrestleMania gemerkt, dass es nicht sehr gesund ist, nachts um die Zeit zu essen. Naja. Sorry. Ich kann mich noch daran erinnern, vor einiger Zeit, als Raw aus England war, als Truth da eine geraucht hat, da gab es ja ordentlich Aufstand und jetzt haut Jericho Punk eine Flasche Alkohol über den Kopf aus und haut die andere auf den Kopf und PG ist das nicht mehr so sehr. Ja, aber CM Punk hatte auch schon als Heel eine Fehde gegen Truth und da hat er Zigaretten und Alkohol in eine Tonne geschüttet und R-Truth hat ihm dann den Lie-Detektor verpasst und ist über CM Punk ausgeschüttet. Also wurde schon mal alles gemacht. Ja, man muss aber sagen, als R-Truth da geraucht hatte in England, da gab es ja richtig ordentlich Aufstand von einigen Verbänden. Und das wurde ja dann auch später herausgeschnitten. Ja. Und ich denke, das wird hier auf keinen Fall passieren. Rausschneiden wird man hier nichts. So. Dann kommt Sheamus raus. Das nächste Segment darfst du dann mal erklären. Also der neue Welt-Schwergewichts-Champion kam raus und hat über seinen Sieg geredet. Jedenfalls hörten wir dann die Musik von niemand geringerem als Alberto Del Rio. Und das hat Ricardo Rodriguez aber etwas länger hinbekommen. Ja, ich weiß. Es war, ich glaube bei Alberto. Alberto! Es ging über Ewigkeiten. Es wollte gar nicht mehr aufhören. Wir können das beide nicht nachmachen, leider. Dann gab es wieder Daniel Bryan Chants. Ja. Aha. Und Sheamus wurde gnadenlos ausgebuht. Ja, was heißt gnadenlos? Aber er wurde auf jeden Fall, er hat ziemlich Buhrufe bekommen. Finde ich gut. Ja. Also ich mag Sheamus wohl, aber an der Stelle war es gut. Ich mag Sheamus nicht. Also jedenfalls hat dann Del Rio gesprochen, er möchte am Freitag ein Match gegen Sheamus bei SmackDown haben. Und wenn er das gewinnt, dann darf er irgendwann ein Match um den Welttitel haben von Sheamus. Ja, das wurde festgesetzt für die nächste SmackDown diesen Freitag. Ja. Obwohl eigentlich Sheamus jetzt bei SmackDown ist und Del Rio bei Raw. Also können wir den Roster-Split eh bald vergessen. Ja, das sowieso. Spannend wird das nur auf den Touren dann, wo der Split noch da ist, wie man das dann mit den Matches macht, aber okay. Und Mark Henry ist ja auch von SmackDown und fordert den Raw Champion heraus. Ja, naja gut. Ergibt Sinn. Es macht, ja ich weiß nicht, es ist irgendwie, kann man das jetzt auch so langsam vergessen. Ja, aber wenn, glaubst du, ob der Rio das Match gewinnen kann? Ich glaube, er wird's gewinnen, ja, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und dann? Wird er der neue Champion, oder? Oder ist er nur, Es ist so, es gab ja mal das Versprechen von John Laurinaitis, Christian ein Titelmatch zuzusichern, und dann wurde der ja verletzt und so weiter, ne? Ja. Dieses Titelmatch besteht ja noch. Ich denke, da könnte es ganz interessant werden. Vielleicht geraten da dann noch Christian und Dario irgendwie aneinander oder sowas. Aber schon wieder. Die hatten doch eh schon eine Fehde. Ja, ich meine mehr so um den Titel nochmal und einer bekommt dann den Titel und der andere ist wütend und solche Späßchen. Ich glaube, das würde die WWE wohl noch ganz gerne nochmal machen. Also ich tippe drauf, dass der Rio einfach am Freitag verliert und ja, er so aus wie neues Futter darstellen soll, wie für Sheamus. Damit dieser wieder nochmals gestärkt gegen Bryan fäden darf. Ja, ich weiß gar nicht, was man mit der Rio dann machen will. Ja, der wird vergessen. Irgendwas mit vergessen und weggeworfen. Kofi Kingston und R2 haben immer noch Zeit. Oh, spannend. Kofi Kingston hat immer Zeit, muss man sagen. Ja, und der war auch 24/7. Haben Sie noch keinen Gegner für die nächste Raw? Rufen Sie Kofi Kingston an. Der hat immer Zeit. Der war ja auch im nächsten Match vertreten. Ja, traurig aber war, wir brauchten irgendjemanden, der einen unwichtigen Part in der Storyline zwischen Big Show und Cody Rhodes darstellen konnte. Das hat das WWE Writing Team gemacht. Kofi Kingston angerufen. Kofi Kingston hatte Zeit. Es haben sich übrigens vorher, das wollte ich gerade nochmal ganz kurz sagen, Daniel Bryan und AJ haben sich das Segment, was gerade du da so schön erzählt hattest, haben sich auch Backstage angeguckt und da gab es auch laute Reaktionen. Und Matt Stryker fragt ihn ja, was er noch zu seinem, genau, Sonic. Sonic. Was er zu seiner Niederlage denkt. Und Bryan hat ihn nur wütend angestarrt. Ja. Naja, Kofi Kingston und Cody Rhodes haben ein Match. Interessiert letztlich keinen. The Big Show kommt inmitten des Matches raus und präsentiert auch ein kleines Video-Package seinerseits auf dem Titantron, nämlich die peinlichen WrestleMania-Momente Cody Rhodes, und da zeigt er dann den Sieg, seinen Sieg von Mania letztes Mal. Cody Rhodes ist abgelenkt, dreht sich um, läuft in den Trouble Paradise von Kofi Kingston und das war's. Ja, war, denke ich, auch mal das Beste, was man die erste Nacht nach dieser Storyline bringen konnte. Aber irgendwie sieht dann Cody Rhodes schon ein bisschen arm aus ohne den Titel, finde ich. Das ist leider so. Und Da stellt man sich dann noch paar Wochen zuvor, ach ja, der hätte ja noch eigentlich den Titel und so, und dann habe ich mir gedacht, wenn er die Jacke runtermacht, dass das dann der Titel wäre, aber ist ja kein Titel mehr. Nee, jetzt nach dem Sieg von Big Show sieht Cody Rhodes sehr, sehr schwach aus, das muss man sagen. Man kann nur hoffen, dass Cody jetzt schnell aus dieser Story rauskommt und in die nächste darf. Vielleicht gegen Arschuf. Der hat auch Zeit. Ja, Kofi Kingston, R-Truth, das ist ja das Double Team. Also R-Truth ist letztlich so die Weiterleitung. Wenn Kofi Kingston doch schon mal für was anderes gebucht ist, für das andere Jobber-Match, dann kann man auch noch bei R-Truth anrufen. Alex Riley hat auch immer Zeit. Ja, der ist immer für Brodus Clay und dann jetzt wahrscheinlich auch für Lord Tensai und vielleicht auch, wobei, nee, Brock Lesnar wird wahrscheinlich auf keinen Fall irgendwelche Jobber-Matches haben, der braucht sich nicht mehr aufbauen. Nee, der Es ist nicht so sehr nötig. besiegt dann den großen Star Heath Slater. Cool. Ah. Southern Rock Band. Heath Slater ins Main Event. Ja, echt mal. Das wäre mal eine Maßnahme. Wie kann man eigentlich auf Twitter wie kann man eigentlich auf Twitter diese Dingens machen, was Zack Ryder da mal gemacht hat? Funktioniert das wirklich? Wahrscheinlich nicht, ne? Meinst du die Petition? Ja. Keine Ahnung. Wir starten das gerade mal. Twitter Petition starten. Ja, Twitter muss man richtig schreiben. How to start a Twitter petition. Oh, das klappt ja sogar. Das ist ja cool. Und was willst du dann petitionen? Petition wollte ich dann wohl, dass Heath Slater in den Main Event kommt. Ja. Und Hornswoggle dann an die Seite von Brock Lesnar. Genau. Ich mache Heath Slater vor SummerSlam Main Event. Wir werden diese Petition, ich werde die Petition mal starten, nach der Aufnahme. Heath Slater gegen Jinder Mahal. Um den Unified Tag, den Unified World Champion Titel. Nee, ich dachte jetzt eigentlich eher gegen Brock Lesnar direkt. Ja. Ja, wenn schon, dann schon. Und Jinder Mahal im zweiten Main Event gegen wen hätten wir da noch? Schau, wurde entlassen. Oh ja, hier, wo ich gerade zu dem nächsten Segment komme, da habe ich jemanden wieder entdeckt, den kenne ich ja wahrhaftig noch, weil das eine NXT-Staffel war, die habe ich gesehen. Abraham Washington gibt's noch. Ja. Oh, der hat mich ja früher aber so hervorragend unterhalten in seinen Talkshows. Da habe ich wirklich ganz, Der da habe ich ehrlich gesagt sogar gar nicht mehr so die schlechtesten Erinnerungen dran. war aber auch bei, beziehungsweise ist bei FCW noch. Aber hat er Bei Florida mehr so. Championship. Ja, Ja, der war hat er dann noch ja mal mehr in der so. einen Staffel NXT. Davon her kenne ich den. Ja, der hat da so eine Rolle gehabt, mehr so. Ja, Manager. Dann war der bei NXT Wrestler oder hat der auch nur die Talkshow gehabt? Er hat eine Talkshow gehabt und ich weiß nicht, höchstens mal ein, zwei Matches, aber viel war das nicht. Ja, bei FCW habe ich den auch nicht offen gesehen. Und nur Ich zweimal meine auch oder mal gehört zu haben, dass er eigentlich gar nicht gut wrestlen kann oder irgendwie sowas. so. Wahrscheinlich liegt es daran. Der war doch auch mal ein Vorschlag für den anonymen Raw GM. Ich glaube wahrhaftig, ja. Der kommt jetzt wieder und dann ist es Teddy Long. Ah, das wird mies. Das ist Naja. genauso wie bei TNA. Die schöne Fehde mit der Entführung von Samoa Joe wurde auch nicht aufgelöst. Entführen von Samoa Joe. Ja. Okay. Abraham Washington bietet Mark Henry seine Dienste als Manager an. Die beiden Schwarzen. Verschwörung? Fragezeichen. Nein. Wenn dann schon eine CON. Spiracy! Stimmst du zu? CON Spiracy? Wo ist eigentlich Little Jimmy? Der da auch was mit zu tun hat. Was ich Naja. mich jetzt gerade frage, ist Little Jimmy auch schwarz? Ja. Wo kommt der eigentlich her? Der muss doch auch eine Mutter haben. Das ist wahrscheinlich zu tiefgehend jetzt. So, Eve Torres hat ihr nettes Promo-Segment. Ich bin sehr zufrieden damit, dass Eve Torres nicht mehr kämpft, sondern nur noch spricht. Und Eve Torres meinte, jeder möchte auch gerne WrestleMania-Moment haben. Sie hat sich ihren gestern geholt und sie könnte doch jeden Mann manipulieren, nur John Laurinaitis nicht, denn John Laurinaitis ist jemand Mächtiges. Und man hat ganz klar gemerkt, Eve Torres steht hinter der People Power Zeit. Ära. Ja. Gut so. Schön. The Miz besiegt Zack Ryder durch das Skycrushing Finale nach 2 Minuten 55. Was ganz interessant ist aus dieser Storyline, ist irgendwie Eve Torres als die Siegreiche hervorgegangen und Zack Ryder. Ja. Was soll man dazu sagen? Ja. Zack Ryder, also vom United States Champion zum Jobber. Oder Depp. Edel Jobber. Ja. Boah, komme ich mit meinem Fachbegriff hier. So, dann kam das große Main-Event-Promo. Möchtest du das mal? Main-Event-Promo? Wir haben noch das Zack Ryder gegen The Mismatch. Ja, das habe ich gerade schnell abgehandelt. Okay. ja. Also, deine Nummer jetzt hier. Ich kommentiere nur. Also, John Cena stand im Ring und hat darüber gesprochen, dass er bei WrestleMania verloren hat. Und dann gab es ein paar You Are a Loser Chants. Und er meinte heute, dass er in der letzten Nacht nicht der Größte war und bedankt sich für die Unterstützung. Ja, Cena meinte, andere Leute würden sich jetzt entschuldigen, aber er meint, ja. Also er hat alles, was er über das letzte Jahr gesagt hat, das meint er auch jetzt noch so. Und er entschuldigt sich halt, dass er nicht die Größe war, aber er entschuldigt sich nicht für die Worte, die er da alle gesagt hat. Ja, und dann, während der Rede gab es auch viele We Want Lesnar Chants. Und Cena geht halt bewusst nicht darauf ein. Ja, es gab auch noch die Bryan-Chants und John Cena meinte auch, ja, John Cena meinte auch, Daniel Bryan, you owe me one oder sowas. Ja, hat er gesagt, that's why I love Monday Night Raw. Genau. Daniel Bryan, you owe me one. Hm, hervorragend. Also jetzt muss man sagen, jetzt kann das, wenn ja eigentlich gar nicht mehr nicht merken, dass die Leute Daniel Bryan sehen wollen. Wenn selbst der große Mann an der WWE da was zu sagt. Mhm. Und da hat er ja auch irgendwas mit Yes gesagt. Sind ja immer Yes, Yes, Yes und die Fans auch Yes, mhm. Yes, Yes. Also auch klasse war dieses Yes, das war so extrem. Das haben die sogar teilweise in den Matches gezeigt, wo dann diese Schläge kamen, wo dann normalerweise irgendwie gezählt würde oder sowas. Da haben die dann auch jedes Mal rhythmisch Yes gesagt. Also Daniel Bryan revolutioniert die WWE. Das könnte man vielleicht sogar sagen, ja. Also in der Raw auf jeden Fall. Yes. Jetzt fängt er auch schon an. Ja. Soll ich dann mit C weitermachen? Nö. Ne. Das gefällt mir auch nicht so gut. C, C, C. Das kommt irgendwie komisch rüber. C, C, C, C. Hab ich früher mal geguckt, glaube ich. Befürchte ich. Befürchtest du? Ich befürchte es. Ich weiß es nicht. Es gab früher so viele schöne Serien. Teletubbies. Ja, das war jetzt nicht unbedingt mein großer Favorit. So, die Sonne mit Gesicht. Gehst du auf YouTube direkt ganz oben hier, Brock Lesnar's Return. Brock Lesnar, wow. Ich darf ja jetzt hier keinen Ton mehr machen. Wieso? Mein Aufnahmegerät nimmt alles auf, ja, genau. Was im Hintergrund läuft. Also neben dir würde dann auch halt der Ton aufgenommen. Ich kann im Hintergrund zu dir vielleicht den Brock Lesnar Theme Song laufen lassen. Ja. Wenn das einen guten Eindruck macht. was gab's noch? Cena meinte, er wird heute hier Rock nicht rausrufen, denn das würde man nur machen, wenn man gegen jemanden kämpfen will, aber die beiden hätten ihren Kampf ja jetzt gelegt und Cena respektiert Rock jetzt auch als der größte Superstar in diesem Business, als the most electrifying man in Sports Entertainment und so weiter. Und genau. Deshalb bittet er The Rock jetzt einfach nur raus, um ihm die Hand zu schütteln und sowas halt. Ist dann eigentlich nicht Call-Out und Herausbitten das Gleiche? Nee, Call-Out ist mehr so herausrufen. Vielleicht hört er schlecht. Also jedenfalls kam dann. Also Cena hat noch ein anderes Wort auch danach noch. Also The Call Out ist wirklich mehr so diese etwas strikteres Herausrufen von wegen, hier komm mal raus, du Idiot, wir haben was zu tun. Und okay. Das, was Cena meinte, war dann eher die nettere Art und Weise, um was Nettes zu machen. Komm doch bitte mal raus. Genau. Bitte, bitte, bitte. Naja, aber dann kam der gute Brock Lesnar raus. Ja, das war der Wahnsinn. Dann startete Cena da zum Entrance-Set und dann kam das Bild, dann kam die Musik. Die Leute sind verrückt. Also ich habe selten so ein Publikum gesehen, das so sehr ausgetickt ist, die ganze Zeit über, durchweg. Diese letzten 5 Minuten, als Brock Lesnar kam, das Publikum durchweg ausgerastet. Mhm. Ist da verständlich? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch. Obwohl eigentlich haben es doch die Fans schon gewusst, weil sie Brock Rewind Lesnar und alles gehabt haben. Das riecht nicht, aber wenn es dann wirklich noch eintrifft, also ich hab dann am Schluss, als dann ganze Zeit das auch noch gerufen wurde und John Cena dann immer so geguckt hat, dachte ich auch, nee, kommt ja jetzt auf keinen Fall, kommt ja jetzt auf Brock Lesnar, das kannst du ja total vergessen. Ich habe eigentlich gerechnet, dass dann The Rock noch einmal rauskommt und irgendwas sagt und ja, hatte ich auch dann mit einem mit gerechnet, weil das ist ja auch wirklich in Miami und The Rock hat dann vorher auch gesagt, finally I'm back home und so. Jetzt ist mir gerade was entfallen. Finally I'm back home. Genau. Finally The Rock has come back und dann statt das Miami halt home und so weiter und da dachte ich auch auf jeden Fall, der kommt nochmal, um sich dafür abzuschieden oder so. Und dann vielleicht noch ein Handshake, aber nee. Dann kam das Viech heraus. Das Viech, ja. Brock Lesnar ist wirklich ein Viech. Da muss man schon sagen. Der sieht auch gar nicht nett aus, muss ich sagen. Als Cena da so geklatscht und Brock Lesnar reinkam. Also ich weiß nicht, inwieweit das natürlich jetzt gescriptet ist. Da dachte ich schon, Cena, hör mal auf, sonst kriegst du gleich wirklich hier noch einen drauf. Cena wird da irgendwie auch als der gute Mann dargestellt. Ach ja, grüß dich, gib ihm mal die Hand und dann. Ja, Cena ist er schon kann oben. Auch gar nicht anders. Also wenn man neben Brock Lesnar im Ring steht, kann man nur nett aussehen. Cena hat fast genauso dumm dreigen geschaut. Wie John Laurinaitis beim Go to Sleep. Der Blick war klasse. Und Brock Lesnar ist ja wirklich dafür bekannt, ein ziemlicher Idiot zu sein. Wieso Idiot? Ja, der muss nicht allzu nett sein. Also, wenn der. Wenn dann, Arschloch oder so. Ja, genau. Und wenn der mal was nicht schafft, jetzt UFC zum Beispiel, dann geht der da, ist er wie ein kleines Kind und solche Sachen. Mhm. Naja, jetzt. Der ist hat er ja auch, ja. Und vor ein paar Wochen hat er noch gemeint, Wrestling, alles scheiße, fake, gehe ich nicht mehr hin. Ja, das ist Brock Lesnar, der kann seine Meinung sehr, sehr schnell ändern. Naja, Cena will den Handshake und Brock Lesnar schnappt ihn sich zum F5. Das Publikum ja, geht noch mehr ab als vorher. Der F5-Knall, das ist ein toller Move, muss man sagen. Und ja. Brock Lesnar tritt dann noch die olle Mütze von John Cena voll wütend weg. Weg damit. Ja, und lässt sich feiern. Und jetzt frage ich dich ganz ehrlich, nachdem ich das gesehen habe und ich musste mir das mehrmals angucken, ja. Weil es so toll war. Das war der Mark-Out-Moment 2007 bis 2015 wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Aber einer der besten. Ja. Jetzt muss ich dich fragen, wie will man Brock Lesnar in PG unterbringen? Das geht gar nicht. Hast du gesehen, wie der einfach nur diese Mütze weggetreten hat und sowas? Ja. Und dann mit diesem Blick, Brock Lesnar ist kein Peachy, da kannst du mir nicht erzählen, dass man den da irgendwie runterbringen kann und Brock Lesnar lässt sich da auch nichts vorschreiben. Wenn der was brutal darstellen will, dann lässt er das auch so, dann macht er das. Da frage ich mich jetzt erstmal, von wem die Zusammenarbeit ausgeht, ob Lesnar angefragt hat oder die WWE. Ich denke, die WWE hat da probiert. Ja, dann müssen sie wohl Lesnar machen lassen. Wenn sie schon wollen, dass er in ihrer Company auftritt. Ja, es gab da ja schon, Undertaker war ja mal zu Besuch bei der UFC, als Lesnar da auch war. Und WWE versucht ja eigentlich seitdem irgendwie Lesnar wieder zurückzuholen. Und ich denke, wo die dann halt gesehen haben, oder man hat es dann ja gemerkt, okay, Lesnar bei UFC nicht mehr, da werden sie dann wohl recht schnell angefragt haben, denke ich mal. Ja. Wow. Ich werde diese Raw nochmal gucken. Okay. Ich habe das Ende bestimmt schon 7 Mal gesehen. Ja, ich werde das Ende gleich, glaube ich, auch nochmal direkt gucken. Also, aber da frage ich mich schon, wieso Cena jetzt dafür Lesnar klatscht und ihm die Hand geben will. Ja, Cena respektiert ja jeden. Ja. Ja, das ist halt. Kann man nichts machen, Cena. Er ist ganz dicke mit Kane. Ganz dicke mit Kane. Ja. Oh ja. In 3 Monaten werden die ein Tag-Team machen, keinen interessiert. Was ich auch klasse fand, Cena hat ja sogar noch angesprochen in dem Promo-Segment, von wegen, die Leute fragen sich vielleicht, ob er jetzt dem WWE-Universum den Rücken kehrt. Das wird allerdings nicht der Fall sein. War vielleicht cool. Ja. Hat mir gefallen. Ja, also, ich glaube ja, dass die geboot haben, dann schon die waren, die sich auch mehr über Wrestling informieren und eben auch den Heel tun möchten. Ja, klar. Obwohl ich nicht... Ich das sehr gerne. Den werden sie nie machen. Nie im Leben. Nein. Ich glaube auch nicht, dass Cena ein guter Heel wäre, weil... Ich weiß nicht. Ah, das glaube ich wohl. Ich glaube, das könnte er wohl. Aber guck dir mal das olle Kind an, was da auf Facebook gepostet wurde von dir. Was da heult, nur weil John Cena verloren hat. Und jetzt stell dir mal vor, John Cena wird Heel. Ja. Ich muss mir das gerade mal angucken. Mit welchem Gimmick würde er denn dann kommen? Also, das Rap-Gimmick passt ja nicht mehr zu PG. Das Dr. Phagonomics-Gimmick, das wird auf jeden Fall, das wirkt ein bisschen älter und erwachsen, ja, ich weiß nicht, erwachsen, auf jeden Fall besser. Attitude Era, ein bisschen kommt da der Stil rüber. Man müsste wahrscheinlich ein neues Gimmick machen. Dieses Gimmick, was er so, das finde ich ganz interessant, dieses Gimmick, was er so 2004, 2005 hatte, kurz bevor er so stark ausgebucht wurde, also so extrem bejubelt wurde. Er war zwar Face, aber ich finde, das würde auch als Heel ganz gut passen. Und was war das für ein Gimmick? Ja, ich weiß nicht, es war so ein bisschen dieser rücksichtslosere Cena, nicht so extrem ist dieser Respekt-Cena, wie wir den heute haben. Achso, sowas wie dann Orton, der auch mal. Ja, genau. Einfach genau. Nur um sich nach oben zu bringen. Mhm. Okay. Bisschen. Mhm. Ja. Das war auch eine tolle Zeit. Ich erinnere mich an Judgment Day 2005 gegen JBL I Quit Match. Hast du gesehen? Nein. Ah, musst du unbedingt angucken. Hervorragend. Cena war am Ende blutüberströmt. Ja. Ich werde dir das gleich mal schicken. Ja. Aber auch ein Match gegen Undertaker. Ich glaube auch früher Brock Lesnar. Die hatten ja auch schon eine Fehde, oder? Cena und Brock Lesnar? Ich glaube schon. Früher. Das ist eine gute Frage. Wo du sagst, weil, könnte mal was gewesen sein, ne? Weil Cena hat ja den WWE-Titel, glaube ich, von JBL gewonnen. Mhm. Und ich glaube dann irgendwann später war ja Brock Lesnar der Champ. Ja, warte, wir werden das mal ganz kurz bei YouTube reingucken, weil da könntest du sogar recht haben. Cena vs. Brock Lesnar. Part 1. Oh ja, Backlash 2003, John Cena gegen Brock Lesnar. Ja, WWE-Teil. Da ist interessant. Brock Lesnar als Champion. Ja, und da kam 2003. John Cena noch in diesem Rap-Gimmick rein. Also nur, ja. Also oder ich glaub, das war, glaube ich, die Zeit, als Cena auf dem Weg zum Ring immer noch was gerappt hat, wirklich. Oder so ein paar Phrases abgelassen. Das check ich mal. Das check ich mal. Ja. Okay. Da war ja noch Dr. Stagonomics. Mhm. Da könnte man sich gleich mal angucken. Ja, da rappt er. Ob da die Chemie passt zwischen den beiden. Und da gibt's noch was Schönes, also John Cena gegen Lesnar, A-Train, Big Show, Matt Morgan und Nathan Jones. Ich glaube, die Veranstaltung sollte ich mir mal beschaffen. Wow. Wow. Das ist beeindruckend. Einfach mal die ganzen Großen gegen den Cena. Also das klingt nach einem guten Pay-Per-View. So. Damit der wird gekillt. Was denn? Cena wird hier gekillt. Der liegt hier nur so rum. Ja, da war Cena ja auch noch gar nicht groß 2003. Ich weiß gar nicht, was er in dem Match sucht. Da ist er wahrscheinlich irgendwie ganz komisch reingerutscht. Aber es wurde doch auch gesagt, dass Lord Tensai gegen Cena antritt. Ja, das ist richtig. Das ist schwierig zu sagen. Aber Brock Lesnar Cena ist ja jetzt irgendwie relativ klar, da was man da gesehen hat, ne? Ich denke mal, das Match haut man dann vielleicht schon mal für den SummerSlam raus. Oder? Ja, das ist jetzt die große Frage, ob das jetzt wirklich schon der Aufbau für WrestleMania war. Wollte man ja ich eigentlich. Hoffe. Ja, ich hoffe eigentlich auch. Und dann könnte man für den SummerSlam ja zwischendurch Cena gegen Lord Tensai bringen. Naja, also... Oder ja, vielleicht man muss Lord Tensai erstmal aufbauen, aber ich könnte mir das sehr, sehr spannend vorstellen. Bei Raw könnten wir vielleicht Lord Tensai gegen CM Punk sehen. Ja, da bin ich noch nicht so für. So aber Chris Jericho hat doch... Bis wann hat ein Chris Jericho-Vertrag? Auch bis WrestleMania, glaube ich. Ja, das ist schwer zu sagen. Da wäre auch noch mit Fozzy auf Tour und so weiter, ne? Ja, bei Raw ist da nicht viel. Ja. Entweder er hat eine kleine Fehde gegen Santino Marella oder irgend so einen kleinen. Ja, Mikada. Weil Main Event haben wir nicht mehr viel. Er muss vielleicht Naja. auch wieder irgendwas haben, wo er mit dem Satelliten reden kann. Naja, aber der Roster-Split ist eher aufgehoben und vielleicht gegen Randy Orton oder so. Ja, da muss man aber viel anwesend sein gegen Randy Orton. Da kann man eigentlich am besten, ja, weiß ich nicht, nur so eine kurze Story mal machen, dass Jericho sich jetzt durch irgendwas wieder erstmal verabschiedet oder so. Und dann halt kurz vor Mania oder so wiederkommt oder kurz vorm SummerSlam oder nach dem SummerSlam oder irgendwie so. Kann gut sein. Aber auf jeden Fall eine Menge interessanter Leute momentan da. Eine riesige Menge. So. Ich würde mal sagen, unsere Zeit ist am Ende. Ich muss gleich noch mal gucken. Also, wir haben jetzt fast um die Stunde aufgenommen. Ja, korrekt. Das sollte doch reichen. 4 Minuten hätten wir noch, dann wäre es eine Stunde. Ja, das machen wir noch. Hast du irgendwo die genaue Zeit? Ich hab's nämlich nicht. Das ist so ein veraltetes Aufnahmezeug hier. Nein, aber im Skype steht 56 Minuten und 53 Sekunden. Ja, wir haben aber nicht direkt angefangen. Das klappt Ja, ja die paar nicht. Sekunden. Okay, wir machen noch die 4 Minuten voll. Gibt's noch Ja. irgendwelche random Sachen, die du hier erzählen willst? Aus dem Leben des Hirse? Du kannst hier alles Nein. loswerden. Dann grüß noch ein paar Leute. Ja, ich grüße alle, die mich kennen. Sei es aus Facebook oder Twitter oder wo auch immer. Hast du eigentlich live getwittert während WrestleMania? Bisschen. Einmal. Klasse. Und dann war's. So, ich guck mal nach. Die letzten Minuten können sich jetzt übrigens auch alle sparen. Nein, das ist wichtig. Das sind jetzt eigentlich nur noch ein paar Minuten, damit wir beide uns so ein bisschen hier Spaß machen können. Video, Und die dann kommt. Horror, bla bla bla. Vielleicht kommt der Batista wieder zu SmackDown. Ja, Batista ist auch so eine Sache. Ich habe da letztens noch ein Bild gesehen in Miami, wie er da stand und sich Spaß gemacht hat, aber ich glaube, Batista will, glaube ich, gar nicht zurück. Also er wurde ja von WWE offiziellen abgeholt. Ja, das ist ganz interessant, ne? Brock Lesnar auch, also. Ja, wer weiß. Aber ich will nicht Brock Lesnar gegen Batista sehen. Auf die Idee sollen sie gar nicht erst kommen. Oder willst du das sehen? Ich glaube, das wäre nichts. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Batista wieder da wäre, aber der hat ja auch gesagt, er will kein PG. Nee, die WWE versucht ja jetzt bis WrestleMania 29 die kleinen Leute groß aufzubauen, damit man dann große Leute für den Main Events und so hat. He's late in den Main Event. Ja, sag ich ja. Ich starte ja gleich die Petition. Gegen Und Santino Marella. ja, vielleicht sehen wir es dann in einem Jahr, weil dann ja jetzt Shawn Michaels, Undertaker, Triple H, alle weg, die großen Namen, da will man halt die kleinen jetzt aufbauen. Also nächstes Jahr Main Event bei WrestleMania, vielleicht steht da dann ja der, jetzt muss ich mal einen Namen raussuchen, der auch wirklich da dann stehen könnte. Brock Lesnar? The Nee, Rock? ich meine so Leute, die man dann aufbaut über das Jahr hinweg. Ich weiß Dolph nicht, Ziggler? Lord Ten, ja, Dolph Ziggler, Lord Tensai, weiß ich nicht, wie lange sich der hält und was man da jetzt Nee. mitmacht. Nur Tensei, glaube ich, würde nicht so weit ins Main Event kommen. Ich befürchte Ist es ja auch. leider auch. Leider. Möchtest du den Main Event sehen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe den eigentlich recht gut in Erinnerung als A-Train, dass er da auch durchaus ganz beweglich war und einiges Gutes zeigen konnte. Muss mal abwarten, was dann noch so kommt. Vor allem muss man jetzt darauf achten, dass man nicht das gleiche macht wie mit Brodus Clay und vielen anderen, dass man den Wochenwoche irgendwelche Squash-Matches gibt und da bringt ja nicht viel. Ja. Also, wie würdest du die Show bewerten insgesamt? 5 Daumen nach oben. 5 Daumen nach oben. Ja, ich habe zwar nicht ganz so Okay. viele, aber das passt schon. Also, machen wir ja auch wieder Punkte von 5 oder Wenn du wie habt Spaß ihr dran das? hast, nee, haben wir eigentlich nicht, aber wenn du Spaß dran hast, hau ein paar Punkte raus. Also von Also ich würde von 5 Punkten 4,43 Viertel geben. Ja, 4,5 Sterne. Und ich muss übrigens auch noch sagen, ich habe mir ja WrestleMania nochmal halb angeguckt. Das Steven Match bekommt vielleicht jetzt 1,5 Sterne Erhöhung und ich würde sagen, Hell in a Cell 4,3 Viertel. Mhm. Das dazu. Schön. Den Rest gucke ich mir heute nochmal an. So. Ist immer noch nicht fertig. Was? Mit WrestleMania. Nee, ich habe die ersten 2 Stunden nur erstmal in Wiederholung geguckt. So was? Ich muss ja gestern auch irgendwann noch schlafen. Nein. Zu viel, aber. Na, dann verschläfst du. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Mir ist das wirklich noch nie passiert. Ja, ich habe es auch erst um 3:15 in der Nacht bin ich aufgekommen, obwohl ich mir Wecker gestellt habe. Ich höre den irgendwie nicht. Ich habe so einen iPad-Wecker und ich habe den bisher jedes Mal gehört. Ich habe den ganz lange, ich benutze den auch mal zur Schule und es hat jedes Mal bisher geklappt, aber das ist das erste Mal. Mhm. Echt nie was passiert. Vielleicht, also, vielleicht habe ich da Dinger automatisch ausgemacht und ich habe einfach nichts mitbekommen und bin wieder eingeschlafen. Also jedenfalls habe ich es gehört, wie mein Vater dann um 3:15 in die Arbeit gegangen ist und dann bin ich aufgekommen. Dann habe ich noch irgendwie eine halbe Stunde im Bett gelegen und habe ich mir gedacht, oh, Bro. Das klingt dann habe ich es mir, angeguckt bis 5 und dann noch die halbe Stunde das, was ich verpasst habe. Okay. Das gab's dann auch schon auf YouTube. Also nächstes Mal werde ich... Wie schaffst du es, um 3,5 Stunden im Bett zu liegen, ohne wieder einzuschlafen? Das ist jetzt meine Frage. Keine Ahnung. Man liegt da halt so und dann... Ja, vielleicht bin ich eingeschlafen, ich weiß nicht. Dann denkt man da so über die Sachen nach. Jetzt habe ich eine Aufgabe. Mein Leben hat einen Sinn. Danke, Mirko. Ja, seit wir gestern aufnehmen, hat Matthias Leben jetzt auch einen Sinn. Mirko verändert Leben. Ja. Wer auch noch ein bisschen Lebensberatung braucht, kann sich einfach bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse steht überall im Internet. Mit diesem andächtigen Moment möchte ich heutige Dropkick-Drama-Ausgabe beenden.